Erster, der Herr sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft. Zweiter, er fragte mich, Menschensohn, was macht das Holz eines Weinstocks besser als das Holz anderer Bäume, die im Wald wachsen? Dritter, niemand benutzt dieses schwache Holz für handwerkliche Arbeiten oder fertigt daraus einen stabilen Haken an, um Geräte daran aufzuhängen. Vierter, es wird nur als Brennstoff für das Feuer verwendet, aber wenn die Enden und die Mitte erst einmal angebrannt sind, taugt es zu gar nichts mehr. Fünfter, wenn das Holz schon im unbeschädigten Zustand für keine Arbeit nützlich war, dann ist es nach dem Brand erst recht völlig wertlos. Sechster, darum sagt Gott, der Herr, ich behandle die Bewohner Jerusalems wie das Holz eines Weinstocks im Wald, das ich dem Feuer zum Verbrennen gebe. Siebter, ich werde mich gegen sie wenden, obwohl sie einem Feuer entkommen sind, wird ein anderes Feuer sie vernichten, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Achter, ich werde das Land in eine Wüste verwandeln, weil die Bewohner mir gegenüber nicht treu geblieben sind, sagt Gott, der Herr.